10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los. Ja, dann einen wunderschönen guten Abend zum dritten Möb-Spieleabend. Und mit der F1 Alex, dem Dennis. Hansa. Ah, Hansa, entschuldige. Schlampi und Hansa. Schlampi und Hansa, genau. Dann haben wir da noch den René. Hallo. Dann ist da noch der Marco. Einen wunderschönen guten Abend. Und dann sollte auch noch der Leon sein. Hallo. Grüßt euch. Und ich bin mal wieder der Jüngste, nur um das zu sagen. Ja, und... Du weißt, willst du das wissen? Das weiß ich einfach. Das weiß ich einfach. Ihr habt doch alle keine Ahnung, wie alt ich bin. So, Alex, du wolltest weitermachen. Entschuldigung, hab ich unterbrochen. Ich will spielen. Ich will doch nur spielen. Das wollen wir alle, Alex. Das wollen wir alle. Dann dafür sind wir zusammengekommen. Genau. Hatten wir gerade schon mal ganz kurz, bevor alles losging, versucht zu klären, was wir denn eigentlich spielen. Tja. Ja, Quiz habe ich gehört. Quiz hat er gehört. Mal eben kurz, in welchem Chat sind wir überhaupt? Fünfer. Ich sehe es schon. Gut, ich mache einen Blick. Ja, das ist eine grandiose Idee. Warte mal, der Chat da. Dann gehen wir doch mal alle erst noch in den Chat. Der Chat ist übrigens chat.möbel.com. Es ist nicht mal Org. Durch die Möbelkalypse ist das alles ein bisschen... Es ist ein Org verloren gegangen. Org Leute, gestorben. Uns hören können, schaffen es sowieso schon, das Com zu erreichen. Leute, die es jetzt nicht hören können, werden auch nicht wissen, dass es Com ist. Oder so ähnlich. Ja, du hast recht. Ich bin einfach zu blöd zu. Chat.möbel.com. Wenn ihr uns zuhört, damit nicht schreibt. Bis jetzt. Das ist die Variante, ja. Und da der Channel Möb 5. Nicht, dass wir hier aneinander vorbeireden. So. Und da das jetzt meine Quiz-Premiere sein wird, wie machen wir das denn? Ich habe keinen Buzzer da, den ich euch mal kurz austeilen kann. Ich habe hier so eine Tröte. Die kann ich... Reißt du denn durch? Ja, die reiche ich dann durch. Die reiche ich dann durch. Achso, ich habe ja vielleicht auch was. Zum Buzzern. Ja, hat denn jeder was zum Wasser gesagt? Nee, niemand hat mir gesagt, dass ich ein Wasser brauche. Nee, ich wurde nicht informiert. Es wird gezwitschert. Es wird gechattet. Wir haben einen Hintergrund gedudelt. Wollen wir das behalten? Ich finde es ganz, ganz sympathisch, dass wir einen Hintergrund gedudelt haben. Nee, ich habe das Gedudel gerade ausgemacht. Na gut. Obwohl ich das eigentlich sehr sympathisch gefunden hätte, aber na gut. Dafür hätte ich aber Dudelmusik raussuchen müssen und nicht das da. Beim nächsten Mal, okay? Aber dann immer das Gleiche, damit es auch schön nervt. Na gut. Also brauche ich jetzt eine Klingel oder nicht? Ja, wäre schön, oder? Also ich kann mir vorstellen... Oh, sehr gut. Hat jeder ein Geräusch und muss ich das jetzt zuordnen können? Ich sollte es... Also ja, ich nehme das hier. Also ich habe im Moment noch nichts... Lass mich überlegen. Könntest husten. Ja. Ja. Das heißt, wenn der René hustet, dann geht das für mich mit? Also, wohl wahr, der René hat gesagt, er ist erkältet. Ja, nee. Ja, ich bin erkältet, stimmt. Aber ich habe doch mein Horn hier. Ja gut, aber wenn du hustest und ich halte dein Husten für seinen Namensaufzeig, ist das ungünstig. Ich kann natürlich mit der Nase schniefen, aber bei Husten bin ich noch nicht. Ich Husten kommt morgen nicht. Oder übermorgen. Ich habe einen Sound gefunden, ich weiß nicht, was er tut. Einen Moment. Nichts, das war ein Klicken. Oh, okay, das ist mein Intro. Ey, das ist ja voll toll. So, dann hust einfach Hurz. Nee, also, hallo. Ich bin noch in dieser Nasenschniefphase. So, ja, ist ja gut, du bist das Horn. Die Erkältungspubertät. Ich bin die Sirene. Was, keine Ahnung. Okay, jetzt schreib mir das jetzt auf. Horn. Du bist die Sirene. Ich bin die Sirene, außer des Horns. Ich bin die Sirene. Was ist jetzt hier? Marco, du hustest oder was machst du? Ich rufe einfach ich. Ich, super, ganz grandiose Sache. Ich, gut, ich. Hier. Du bleibst bei hier dann, ja? Nee, ich nehm das. Wie klang die Sirene? Die Sirene? Okay, so. Es ist schon irgendwie ein Unterschied. Warte, dann nehme ich mir was anderes. Tja. Er hat was für uns. Der Chat. Der Chat hat was für uns. Ich weiß nicht, was es tut. Was macht es denn? Ah, ich kann das nehmen. Es ist irgendwas im Flash, glaube ich. Klingel. Was zum Teufel? Den Schrei nimmst du? Nein. Es passiert nicht, dass hier drücke. Bier! Ach du Schande. Bier? Fußball oder was ist das? Das dauert alles zu lange, glaube ich. Hat er danach Bier gefordert? Nee, das ist, glaube ich, ein paar Wir. Ich weiß nicht, was ist das? Ich rufe einfach ich. Das ist mir. Ich wollte gerade sagen, ich ist doch mir eigentlich schon recht sympathisch gewesen. Ja. Ich glaube, das lassen wir lieber. Hat da jemand gehustet? Wollte da jemand was sagen, oder? Nein, ich habe einfach lediglich gehustet. Siehst du das Problem? Da war noch einer mit Husten. Husten schaltet aus. Husten ist das Generalsignal. Husten heißt es, will jemand was sagen. Husten, wir haben ein Problem. Sehr schön. Ja. So. Ich weiß jetzt nicht, welchen Schwierigkeitsgrad ich hier erreichen kann. Es sieht alles eher nach Flachfragen aus, aber das macht ja dann noch mehr Spaß irgendwie. Ja, natürlich. Ja, doch. Also, wir schauen das mal. Was machen wir jetzt eigentlich? Wir machen jetzt ein Quiz. Okay. Dann starte ich mal mit, wie nennt man das hölzerne Flugobjekt, das beim Werfen wieder zurückkommt? Ich hätte war versucht, Stuhl zu sagen, aber es ist der Boomerang. Yay. Ich habe die Kurve noch gekriegt. Sehr schön. Wie nennt man die Puppen, die an Schnüren befestigt werden? Ich. Ich war schneller. Benno. Marco. Ja? Ach, ich. Marionette. Mein Geräusch ist zu lang, ich sage auch einfach ich. Ich wäre dann aber für was anderes als ich. Dann sage ich hier. Ich sag hier. Nein, sag du. Das ist gut. Ich sag einfach du. Das ist gut. Du, gut. Du. Dann habe ich jetzt nur noch dieses lustige Horn und die Sirene, was ich auseinanderhalten muss. Das ist grandios. Das kriegen wir hin. Wie heißt der Palast der englischen Königsfamilie in London? So, wer war es jetzt? Ich glaube, das war das Lauteste. Wann müsste es Dennis gewesen sein? Buckingham Palace. Sehr schön. Was bedeutet das Wort Advent? Ankunft. An welchem Tag im Jahr spielt der erste Akt von La Bohème von Giacomo Puccini? Mein Gehirn arbeitet heute nicht mehr. Aua, Giacomo ist der Typ. Puccini. Stille. Ich habe keinen Plan. Keine Ahnung. Hätte ich jetzt auf Anhieb Weihnachten gesagt, aber das kann es nicht sein, das ist zu einfach. Hey, du hast recht. Nein, aber ich habe nicht getutet. Ich habe nicht getutet, weil ich dachte, genau. Es war zu Ende und es war sowieso zu spät. Also, okay. Nee. Aber du hast recht. Cool, es war spontan geraten. Also, ich hätte auch Weihnachten oder Neujahr gesagt. Ja. Aber man kann sich ja nicht sicher sein. Nee, so ist es. Ist so riskant einfach, da jetzt irgendwas auf, ne? Hm. Ich rate wohl. Ich schreibe auf. Okay. Was versteht man unter einem Campus? Du. Und zwar? Na, das Gelände einer Universität oder eines Unternehmens. Hier ist irgendwas verrutscht. Okay, ja. In der Lösung steht Knecht Ruprecht. Das ist falsch. Also nicht, so habe ich das nicht gelernt. Okay, ich sehe, wir können noch viel Spaß mit dieser Seite haben. Hey, lass uns raten, wie es verrutscht ist. Ja, du, wenn die Antwort falsch ist, ist egal. Wir sagen einfach, was richtig ist, und du sagst dann nein, Knecht Ruprecht. Sagen wir so, da ich auch deiner Meinung bin und nicht der Meinung dieser Lösung, gebe ich dir die Punkte mal. Okay. Welche Rose blüht zur Weihnachtszeit? 5. Und? Weihnachtskaktus. Du müsstest Punktabzug bekommen, mein Bester, die Christrose. Entschuldigung, keine Ahnung. Ich dachte, vielleicht ist es ja eine Rose, na gut. Krieg ich jetzt einen Punkt abgezogen? Nein. Nicht, okay. Wie viele Punkte bekommt man überhaupt pro richtige Antwort? Ich hab 10 auf, damit sich hinterher schön zählen lässt. Ich dachte, so 100 oder so. Das ist ein sehr weihnachtliches Spiel dieses Mal. Genau, wir hängen einfach noch ein paar Nullen hinten dran, damit es mehr klingt. Wollte gerade sagen, am Ende zähle ich euch dann einfach ein paar Nullen hinten dran und dann sind wir irgendwo im Millionenbereich, das passt schon. So, wo befindet sich das sogenannte 8. Weltwunder? Bei mir zu Hause. Welches? Ja, das 8. Wenn ich dir das sage, dann ist es günstig, weil es heißt die Tralala von Tralala. Den Tralala. Der kommt das von Rodos? Nein. Das ist ein 7, darum bin ich gerade so ein bisschen. Weil es gibt mehrere Sachen, die jetzt 8 bezeichnet wurden, meine ich. Die Reisterrassen von Baguio. Wer weiß das denn? Ups, ich klingel hier rum. Du klingelst hier rum. Ja, ich mach das mal aus. Wobei das auch ein schönes Zeichen ist. Ja, wäre. Schöner Buzzer, aber da muss ich mal warten, bis ich eine E-Mail oder sowas bekomme. Dann kannst du ja immer selbst schnell eine E-Mail schreiben. Mhm. So. Du bist fertig mit Ausmachen? Ja, ja. Gut. Nenne eine bedeutende Erfindung Edisons. Du. Das Telefon. Nein, das war Bell, fuck. Glühbirne. Ja. Halt, er hat es zuerst falsch gesagt. Das zweite war nicht er. Das war ich. Oh. Also nee, ich also war nicht. Ich wollte gerade sagen, ich war es nicht. Ich ist Marco. Also wir üben das nochmal. Das war? Du. Richtig. Jetzt bin ich verwirrt. Knecht Ruprecht. Der hat nicht die Glühbirne erfunden. Nein, du hast recht. So, Grammophon wäre die Alternative noch gewesen. Die hier zumindest angegeben war. Ich gehe davon aus, dass man noch 5 weitere Alternativen hätte finden können. So, welche Automarke hat einen Blitz auf dem Kühlergrill? Ein Blitz? Du, Opel. Richtig. Ach so, das soll ein Blitz sein. Da nur ein Z. Dachte ich auch, reingepresstes. Ein Zopel. Ein Zopel. Ja, aber was hat ein Blitz Zopel. Mit Opel ist er auch. Ja. Die hatten auch einen Blitz, aber. So. Wie lange ist der Radweg an der Ostsee, der sogenannte Ostsee-Küstenwanderweg, und von wo bis wo geht er? Wer weiß das denn? Von euch offenbar keiner. Wir sind eine Gruppe Nerds, hallo? Wer atmet schneller? Maus, Mensch, Huhn. Was? Wer atmet schneller? Maus. Richtig. Maus. Ja. Dann Huhn, dann Mensch. Ja. Ach so, war das jetzt... Es war jetzt nur die Auflistung, Maus ist am schnellsten am Atmen. Ach so, okay. Ich dachte, ich hätte ja schon wieder irgendwas falsch gemacht. Na gut, okay. Nein, du hast alles richtig gemacht. Ja, wie immer. Wer war Adenauer? Ich. Ja, Bundeskanzler. Ich glaube, ich war vor dir. Was? Ich habe nichts gehört. Ja, aber ich nehme an, ich hätte auch keine andere Antwort. Ja. Zumindest jetzt nicht mehr. Ich mag solche Spiele. So. Wie heißt das Kamel Südamerikas? Du, Lama. Richtig. Was ich nochmal hören möchte. Das war jetzt nicht persönlich gemeint gegen irgendwen oder so. Das ist eher zum Stealth beleidigen. Entschuldigung. So, wie nennt man ein junges Pferd? War ich jetzt als erstes? Das warst du jetzt als erstes. Ja, Fohlen. Richtig. Wie viele Karten hat ein Skatspiel? Ja, sie haben keinen Joker. 32, ja, 32. Weil sie haben keinen Joker dabei. Richtig. Richtig, ja, ich spiele keinen Skat, deshalb bin ich hier ein bisschen... Naja, doch, ist richtig. Also, Ende aus. So, weiter. Was bedeutete, wenn der Sultan jemanden eine seidene Schnur überreichen ließ? Bedeutete es. Er hätte Durst. Ja, offenbar auch wieder keiner. Dass derjenige, der sie erhielt, damit Selbstmord begehen musste. Oh. Mit der Schnur? Mit der Schnur. Das kriege ich mir richtig vor. Was bedeutet Sir vor dem Taufnamen in England? Was bedeutet was bitte? Fragen wiederholen bitte. Was bedeutet Sir vor dem Taufnamen in England? Dass die Person von der Königin zum Ritter geschlagen wurde. Ist ein Adelstitel. Hätten wir da jetzt viel mehr drüber sagen können. Meine Güte, ja. Du warst doch zu langsam. Ja, ich habe überlegt, was ich jetzt genau sage, weil es viel zu viel ist, um es alles zu sagen. Du bist ein Autodidakt. Du, jemand, der sich Dinge bei selber beibringt. Sehr schön. Was ist ein Collier? Ja, hier so ein Kettendings, ne? Hier Edelstein. Dings. So ein Kettendings. Man legt die Frau in Ketten oder was? Genau, in Edelsteinketten. Okay, ein Halsgeschmeide. Ja. Oh. Halsgeschmeide. Was ist ein Matador? Ein was? Ein Stierkämpfer. Richtig. Take me to the Matador. Was ist ein Prinzgemahl? Der Mann einer Königin in England, weil der Mann darf, wenn er die Königin geheiratet hat, nachdem sie Königin geworden ist, nicht mehr König sein, weil der Mann sonst die Königin vom Rang her übersteigen würde. Der Gemahl einer regierenden Herrscherin, jawohl. Ja. Der hat mir so viel zu sagen. Aber es gibt tolle Bilder von ihm. Was ist ein Pseudonym? Du, ein zweiter falscher Name. Ein zweiter falscher Name. Dein erster falscher Name. Ja, irgendein falscher Name. Ein Deckname. Aber können wir so gelten lassen. Was ist dein Samurai? Ja. Nimm ihn, ich hab's zurückgenommen. Okay. Nee, ich nehme doch einen. Was denn? Ein asiatischer Schwertkämpfer. Sowas wie die Ritter bei uns. Ich habe asiatisch gesagt. Nicht weder chinesisch noch japanisch, sondern asiatisch. Ja, ist klar. Weil ich nicht weiß, was genau. Japanischer. Lassen wir das so zählen? Oder? Naja, hier steht ein Japaner der Krieger- oder Adelsschicht. Hm. Ja, komm, gib ihm den Punkt, fertig, lass weiter mal. Na gut, dann kann er sich wehren. Was ist ein Selfmade Man? Ich, ein Mann, der sich sein Reichtum selbst erarbeitet hat. Da sagt man doch auf gerne. Dem Weg dahin. Auf dem Weg dahin. Was ist ein Scalp? Du, hm? Der vordere Teil der Kopfhaut. Also vom Haaransatz was, bisschen was nach war hinten. Die Frage? Was ein Scalp ist. Ein Scalp ist doch nicht die... Nee. Ich mach auch nochmal. Mhm. Aha, und? Ja, das ist quasi die Haare mit samt Kopfhaut abgetrennt als Trophäe der amerikanischen Ureinwohner. Ja, das Scalp ist trotzdem... Ist doch egal, wer es abgeschnitten hat. Irgendwo dazwischen liegt die richtige Antwort. Scalp, oder? Ja, ist immer das Scalp. Da kannst du dich auch verletzen übrigens. Was? Ja. Na, die Kopfhaut mit dem Schopf. Darf sich auch gerne noch auf dem Kopf befinden. Hast du nicht was von abgeschnitten erzählt? Habt ihr nicht beide was von abgeschnitten erzählt? Nein. Ja, schreib einen Punkt auf. Menno, nee, gibt's nicht. Natürlich gibt's einen Scalp. Also, wer war jetzt? Ihr hattet doch beide was von abgeschnitten erzählt, oder? Ja. Nein, ich habe nur gesagt, es ist der vordere Teil der Kopfhaut. Vom Haaransatz nach hinten. Das ist der vordere Teil, das ist die gesamte Kopfhaut mit dem Schopf, mit dem Haar. Also nein, Punkt. Ja, weiter. Nee. Was ist denn Vater Morgana? Wer war zuerst? Es kam irgendwas vor der Sirene durch, aber... Ich glaube, ich... Okay, dann Fata Morgana ist eine Illusion, die meistens in Wüsten entsteht. Illusion stimmt nicht wirklich. Es ist eine Spiegelung. Durch Dings hier. Luft. Und so und ja. Richtig. Nee, es ist eine Spiegelung über viele, viele Kilometer, aber keine Illusion, mein Lieber. Nee, tja. Genau. Drum habe ich ja auch die Illusion nicht gelten lassen, sondern die Spiegelung. Das war jetzt der nächste Antwort. Ja. Was ist Elfenbein? Ich. Bei Elfenbein handelt es sich um die Stoß, beziehungsweise um das Material, aus dem die Stoßzähne von Elefanten bestehen. Richtig. Also. Was nennt man beim Wein Bouquet? Das ist das Aroma, das bleibt nach dem Schluss. Falsch. Das doch. Nein, falsch. Der Geruch. Richtig. Aber dann leider kann ich diesen Punkt nicht mehr geben. Ja, aber ich wollte trotzdem nochmal hier zeigen, dass ich es doch dann auch irgendwie... Ja, ich habe mir vertan. Was nennt man Kilt? Kilt? Ein karierter, relativ kurzer Rock. Von Männern getragen meistens. Reicht das schon? Sonst würde ich nämlich den Punkt für mich anstreichen, wenn es nicht reicht und die ganze Geschichte erzählen. Doch, es reicht leider schon. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das nur in Schottland gebräuchlich ist oder auch woanders. Ich war mir relativ sicher, dass es das ist. Ja, auf Festivals ist es auch. Ja. Der Rocker und Schotten. Was sind Initialen? Abkürzungen von Namen. Also der Bestandteile von Namen. Abkürzungen, sowas wie Schlupsi, nein. Nein, die Anfangsbuchstaben. Ah. So können wir das nehmen. Was sind Pumps? Kleine Schuhe, die noch nicht mal bis zum Knöchel gehen, die von Frauen getragen werden. Was? Das waren noch diese Schuhe, oder? Das sind doch eigentlich Absatzschuhe mit relativ kleinen Absätzen. Also nicht allzu hohen Absätzen, oder? Das ist richtig, aber du hast nicht, aber du hast kein Geräusch und nichts gebrüllt. Du. Ich dachte, Pumps waren diese kleinen, die na gut, ich Pumps, bin kein Mädchen. Pumps sind Absatzschuhe. Ja? Also, ja. Wie unwissend man noch sein kann. Ja, ändert sich dann noch. Ja. Wenn du die erst bezahlt hast. was war die Hanse? Ich? Eine Handelsvereinigung an verschiedener seefahrender Stadtstaaten. Mhm. Ja. Kaufmannsgenossenschaft. Ja. Welches Florentiner Geschlecht machte sich um Kunst und Wissenschaft der Republik Florenz hochverdient? Du, die Medici. Welches waren die berühmtesten Patrizierfamilien in Augsburg? Ich, die Fugger. Wow. Wow. Was denn? Das hätte ich jetzt spontan nicht im Kopf gehabt. Das waren vermutlich die reichsten Menschen, die in der Zeit gelebt haben, in unserem Zeitabschnitt. Also hier steht die Fugger und die Welser, aber gut. Welches waren die sieben Weltwunder des Altertums? Altertums. Okay, du, ich versuch's mal. Die Pyramiden von Gizeh, der Koloss von Rhodos. Moment. Ah, du und so, ne? Die hängenden Gärten von Babylon. War es Babylon? Jetzt muss ich mal auch lesen. Ich kann es vielleicht abstreichen. Die chinesische Mauer, die große Mauer. Die chinesische, na gut. Die Zeus-Statue von irgendwas. Das weiß ich nicht mehr von was. Wie viele habe ich denn schon? Würdest du nochmal wiederholen, bitte? Die Pyramiden von Gizeh. Ja. Der Koloss von Rhodos. Der steht dann da, ja. Die hängenden Gärten von, glaube, Babylon. Ja. Die Zeus-Statue von, weiß ich nicht mehr. Olympia. Und jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, die chinesische Mauer. Gehört sie dazu? Hey. Ich gebe es auf, ich kriege sie nicht zusammen. Oh. Okay, er hat aufgegeben, die chinesische Mauer gehört nicht mehr dazu, ne? Ah, verdammt. Die gehört nicht dazu, nee. Genau. Die ist nämlich modern. Hat jemand einen anderen Versuch? Nee. Es fehlten der Diana-Tempel zu Ephesus und das Mausoleum zu Halikarnassos. Wer war der Schinder, Hannes? Für was? Der Schinder, Hannes. Okay, ihr kennt euch mit Räuberhauptmännern offenbar nicht aus. Nein. Wie bezeichnet man die ältesten germanischen Schriftzeichen? Du, Runen. Ja. Was? Du klingst immer so dumpf. Ich kling dumpf. Du klingst ein bisschen dumpf, ja. Oh, warte mal, da kann ich vielleicht was dagegen tun. Aber du hast recht. Ist da auch was von Ratiofarm? Wow. Wie heißen die Tierkreise? Tierkreise? Welche Tierkreise? Ich? Sternzeichen. Ja, die da sind. Achso. Mal schauen, ob ich das zusammenkriege. Einhorn. Skorpion. Stier. Zwillinge, Löwe, Jungfrau. Okay, ich krieg's nicht. Und Zwillinge sind Tiere? Zählt man dazu, ja. Echt? Ja. Nennt sich Tier. Jungfrauen sind übrigens auch Tiere. Was? Ja, glaubt man gar nicht, ne? So, wie heißt das Kriegsbeil des Indianers? Die letzten 10. Tomahawk. Alter. Irgendwann fallen wir alle um. Wie war der bürgerliche Name der Jungfrau von Orléans? Auf Französisch, oder? Jeanne d'Arc. Ja. Ich meine Joan of Arc, vertrieb ich mal. Jeanne d'Arc. Das ist vollkommen wurscht. Jeanne d'Arc. Klinge ich jetzt eigentlich ein bisschen besser? Du klingst zumindest nicht mehr ganz so basslastig. Na, warte, vielleicht noch ein bisschen jetzt. Wie ist jetzt? Ja. Es klingt klarer. Okay. Wie wird der Vorsteher einer Fakultät benannt? Du, Dekan. Wo feiert man den Rosenmontag? Wo feiert man? Soll ich jetzt alle Städte aufzählen, oder? Es sind keine Städte, die richtige Antwort. Okay. Du, im Ruhrgebiet. Immer noch nicht. Deutschland. Am Rhein und an ja. Liest Mainz, was da ist, da Mainz. Weil hier steht nur am Rhein. Aber hier wird ja auch Rosenmontag gefeiert. Echt? Ja, sicher. Ja, macht sowas da oben noch? Ja, sicher. Ja, also das ist doch jetzt, nee, das dann, ist aber die ist Frage. Es, wird dann, ist es, dann ist es eine zweite falsche Antwort in diesem Rätsel. Ja. Schlecht Ruprecht. Recht. Schlecht Ruprecht. Schwampf. Wozu dient ein Schürboden? Ich rate mal. Okay. Macht man da vielleicht Feuer drauf? Leider nein. Im Theater zum Aufhängen der für die Szene nicht gebrauchten hinaufgezogenen Dekorationsstücke. Ah, na dann. Wissen wir Bescheid. Wieder was dazugelernt. Ja, ne? Nicht verrutscht? Nein, ich bin nicht verrutscht. Knecht Ruprecht? Knecht Ruprecht. Moment. Jetzt. Ich hätte es falsch ausgesprochen. Wozu dient die Longe? Die Longe. L-O-N-G-E? Genau. Was? Nee, Longe mit N. Nee, mit L. Lo. Achso, dann habe ich gerade wieder was da nicht mitbekommen. Ja. Longe. Antwortet mal. Tja, wenn es keiner weiß, das ist das Leitseil für die Pferde. Mhm. Aha. Ach, ich als seid ich alle nicht reiten gegangen, oder was? Nein. Nee. Nee. Ehrlich gesagt. Fern die von mir, das ist gut. Mit welchem Wunsch begrüßen sich die Bergleute? Ach, das ist... Glück auf. Sehr schön. Echo. Das tut mir leid, das könnte meine Schuld sein. Ja. Ah, toll. Nee, ist weg. Kein Echo mehr. Entschuldigung. Habe ich zweimal die richtige Antwort gesagt, ne? Kriegst aber nicht zweimal die Punkte. Doch. Was sind die Geschäfte eines Buchmachers? Wettschulden eintreiben. Also Wetten abschließen. Mein Gott, Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Wetten ist richtig. Was ist richtig? Wetten. Ja. Wetten. Mein Lieber, hier. Die letzten drei. Welche Automarke baut das Luxusmodell Silver Ghost? Kein Autofahrer unter uns? Der Rolls-Royce. Ich fahr das Ding Ford K. Und träumst nicht von einem Silver Ghost. Das traue ich mich nicht mal. Entschuldigung. Welches Spiel bekam seinen Namen vom persischen Wort für König? Och, jetzt aber. Mhm. Keine Schachspieler unter uns. Nein, welches Spiel ist es denn? Nee, du hast nicht mal Sirenen. Ich? Scheich? Ach, nein, alle aus. Es wäre Schach gewesen. Ach, Schach? Na dann, na, schade. Na, so, und die letzte Frage. Wer trug im alten Rom die blutigen Kampfspiele zur Belustigung der Massen aus? Ich, du, Gladiatoren. Ich, du, hat mir gefallen. Halt, Einspruch. Die haben sie nicht ausgetragen, die haben sie gespielt. Ausgetragen hat es die Regierung von Rom. Sollen wir das mal unter uns austragen? Oh. Warte. ich dachte, warte mal, austragen ist doch aber... Kinder kriegen. Das muss auch anders. Da hat René noch keine Erfahrungen. Nee. Ich bin nicht ganz bescheuert. Austragen, man kann auch an... Ich protestiere. Macht weiter. Es ist over, oder? Nee, wir müssen, glaube ich, immer noch 80 Punkte vom letzten Mal abziehen. An den ja, wir sind dann auch schon zum Ende gekommen. Ich kann sagen, der hat gewonnen. Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Der Leon. Ach, Glückwunsch. Ja. Wer ist weiter? Du oder ich? Wahrscheinlich ich, ne? Nee, wer hat gewonnen? Du bist völlig hinten. René, du bist der Letzte. Ja, nein, ich habe gefragt, ich hat gewonnen oder du hat... Du hast gewonnen, ich ist Zweite. Die Sirene kommt danach und du hast irgendwie nicht so richtig viel mit deinem Hörnchen gerissen. Ich bin einfach vollkommen nicht allgemeinwissend. Ja, falsche Schuhe an. Ja, ich habe Hausschuhe an. Auf Hausschuhe. Also, ich habe Straßenschuhe an. Also ich habe gar keine an, vielleicht hilft das. Die Schuhe aus. Deine Mutter sagte Klaus. Zieh dir bloß die Schuhe aus. So. Ja, damit hätten wir die erste Runde Spiel erledigt. Kann ich ja wieder in den Chat sein. Wir brauchen wieder einen Buzzer. Schauen wir mal. Für den Moment erstmal nicht. Ja, spielen wir mal wieder eine Runde. Stadtland Fluss oder? Oh, nee, das haben wir Stadtland Fluss gespielt. Ja, können wir gerne nochmal machen. Wir haben noch genug Stadtland Fluss gespielt, oder? Ja. Der letzte Mal auch Stadtland Fluss gespielt? Ja. Haben bis jetzt jedes Mal Stadtland Fluss gespielt. Ja, dann müssen wir es diesmal auch wieder machen. Das ist natürlich ein tolles Argument für gegen ja. René. Weil ich finde, René ist einfach nur ein Muffel, was das angeht. Nein, ich zieh die Schuhe aus und schreib auf. ich fand es sehr lustig, aber irgendwann war es dann langweilig. Können wir uns auf eine festgelegte Anzahl Runden einigen? 10? 10. 1, 2, 3. Wir hatten letztes Mal aber eine 9 und das ist mir schon auf die Kette gegangen. Aber gut, 10. 10 ist doch nicht viel. Ja. Ah. So, dann mache ich mir hier wieder mein Maxi DIN A3 Papier. Nee, ich würde sagen, ich mache mir auch mal einen größeren Zettel, weil das hier wird. Das sind tolle Kategorien. Kategorien. Also erstmal Stadtland Fluss. Halt. Achso, ja doch. Jetzt fehlt mir noch ein Kugelschreiber. Das wäre von Vorteil gewesen, wenn du es dir so bereitgelegt hättest. Ich hab's ja alle schon. Ja. Mhm. Also Stadtland Fluss wieder, oder? Stadtland Fluss. Okay. Stadtland Fluss. Ich fand die Uhrzeit war auch eine sehr, sehr geile Erfindung. Mhm. Uhrzeit. Wieder? Oder nein, Zeitangabe, sowas. Zeitangabe. Ach, sollen wir das jetzt wieder nehmen, oder wie? Finde ich gut, ja. Na, aber wenn ihr es schon hattet? Na, fällt dann bestimmt wieder was anderes ein. Ja, oder dasselbe. Nee, bei Stadtland Fluss ja auch. Neue Sachen. Ganz neue Sachen? Na, dann musst du aber jetzt hier mit ein paar Kategorien um die Ecke. Produkt. Was ist denn ein Produkt? Ariel. Werbung soll ich jetzt machen. Errol Steiner. Werbung soll ich jetzt machen, Villa. Ja. German Student schreibt hier gerade Schimpfwort und das finde ich gar nicht so eine schlechte Idee. Produkt, Schimpfwort. Kommt wie immer wieder das Gleiche hin bei mir. Prominenter A bis Z. Also A Promi, B Promi, C. Wie ist mit Krankheit? Hatten wir schon. Ne? Hatten wir aber auch schon, ja. Wollen wir Fluss diesmal weglassen? Das bringt nur. Nee, das muss schon drin. Also dann willst du ja nicht Stadtland Fluss heißen. Fluss bleibt drin, damit ein bisschen Zeit zum Nachdenken hat, wenn irgendwelche Minuten schnell. Nur eins voraus, keine chinesischen Flüsse. Stimmt, chinesische Flüsse fallen raus. Ah, gut. Also asiatische Flüsse im Allgemeinen. Also seid doch Schießer. Also eine Stadtland Fluss, Zeitangabe und sonst? Nee, Zeitangabe fällt weg. Produkt, Schimpfwort, Prominente. Und jetzt mal von anderen Vorschlägen, bitte. Wie wär's mit Material? Material? Was? Nennen wir mal ein Beispiel. sowas wie Marmor oder Glas. Ja, gut, ja, ja, nehmen wir. Ist drin. Sag ich jetzt einfach mal so. Ja, finde ich auch. Und Spiel, wo wir doch einen Spielcast haben. Wir gehen jetzt zum Platz aus. Ja, dann nehmen wir noch Spiel dazu und dann ist gut. Ich glaube, meine Google Documents Tabelle ist. Ich habe jetzt noch so viel Platz hier auf der Seite. Wir könnten noch, ja gut. Ein Lied könnten wir auch noch nehmen. Müssen es existierende Spiele sein? Ja. Dann. Wie wär's denn eine Frage noch, überlebenswichtig in der Großstadt? Ja, finde ich auch gut. Also machen wir auch noch ein Lied davor. Lied und überlebenswichtig in der Großstadt. Und dann also so viel Platz habe ich nicht mehr. Ich auch nicht. Ja, wohl. Da müsste halt unten weiter oder so. Was? Nein. Also echt breit. Doch, also Lied kommt nach Spiel und dann kommt überlebenswichtig in der Großstadt. Doch. Dann streichen wir. Lied kommt weg. Was? Ja gut, dann überlebenswichtig. Also, mir noch scheißegal, Hauptsache von mir an. Gut, dann haben wir es ja, dann kann ich jetzt die Linie nach unten ziehen, denn nach unten hin brauche ich nicht mehr Platz. Jo. So. Die immer nur im Chat, sonst cheaten die wieder. Ich wollte gerade sagen, wollen wir uns, solange wir spielen, aus dem Chat irgendwie rausziehen? Aber wir brauchen ja noch einen Buchstaben, ich dachte, das macht der Chat. Ja, ja, das kriegen wir ja auch hin, dann hat halt nur einer von uns den Chat auf und das bin dann möglichst einfach ich. Okay, ich gehe mal raus. Ich schaue einfach nicht rein. Ich würde sagen, macht's doch einfach den Fenster runter. Ja. Das Fenster. Bordo verspricht, dass er still ist. Ich muss eh den Tab mit der Tabelle sehen. So, dann, wen haben wir denn aktiv im Chat? Den Elsbotto. Dann hätte ich doch gerne den ersten Buchstaben vom Elsbotto. Zeit schon wieder. Ja? Zeit schon wieder, oder? Ja, es hat gerade gehalten, ja, ist richtig. F. Letzte. Ja. F. Mhm. Mist. Furzen gilt nicht als Spiel, oder? Was? Doch, doch, doch, natürlich. Mist, aber jetzt habe ich es ja schon gesagt. Wie bekannt muss echt der Promi sein? Alles. Also, ja gut, sollte schon einen Wikipedia-Eintrag haben. Ach, verdammt. Ich dachte, da ist immer schon drauf gekommen, warum ich das gefragt habe. Hey, wer pustet da ins Mikrofon? Nee, ich versuche nur das. Entschuldigung. Der nächste Punkt ist ins Mikrofon. Das ist beim Firb auch schwer zu vermeiden. Ja, das stimmt. Aber ich puste nicht direkt ins Mikrofon. Ich bin ein bisschen weg davon. Das ist vielleicht lieb von dir. ja. Mach ich halt statt. Beim Prominent, jetzt nochmal kurz fragen: Muss das dann immer der Vorname sein oder kann das auch der Nachname sein? Ist eigentlich egal, oder? Gut. Finde ich gut, wenn es egal ist. Ja, machen wir so. Es gibt ja auch Prominente, die haben irgendwie weder Vor- noch Nachnamen, sondern nur Künstlernamen oder sowas. Mensch. Müssen die noch leben, die Prominenten? Nö. Die müssen nur prominent sein. Natürlich. Ich fällt kein Fluss ein. Ich wollte gerade sagen, ich finde es jetzt irgendwie erbärmlich. Ja, Fluss ist auch voll beschissen. ja, hier wird gerade im Chat ein bisschen gesagt, ja, F muss natürlich dann damit es bewiesenermaßen ein Prominenter ist, muss natürlich der Nachname auch noch dabei sein. Beziehungsweise der andere Teil des Künstlernamens. Weil nur Frank reicht nicht. Ja, das ist klar. Aber ob der Vorname mit F anfangen muss oder der Nachname mit F, so das war ja. Aber das ist ja egal, von daher passt es ja und dann habe ich es ja hier auch. Ja, nee. Aber zählt noch der Fluss. Ich traue mich nicht beim Material das böse Wörtchen zu schreiben. Immaterial. Ja, Material? Ja. Ist. Nach Promi. Okay. Das vibriert hier. Oh, toll. Der exklusive Vorverkauf ist gestartet für Depeche Mode. Das ist total toll. Ja, genau. Fluss. Fluss fängt mit F an. Jetzt hör doch mal auf, das hatte ich gerade, Mann. Das sagt man nicht. Mann. Der Fluss. Das muss doch irgendeiner mit F geben, das gibt's doch nicht. I follow. Oh! I follow you, deep sea baby. Ja, oh, follow Rivers, ne? Haben das immer auf Runde gespielt schon letztens. Das ist die Krise. So, also wenn jetzt keiner mehr ernsthaft am Nachdenken ist. Na komm, dann machen wir jetzt Stopp, oder? Ja. Hat doch alles uns keinen Sinn. Gut. So. Ja, Schlampi, was hast du? Was? Hansa, ich hab Freiburg. Ich hab Florenz. Ich glaube, wir haben zwei gleichzeitig. Ich hab Frankfurt-Oder. Auch schön. Aha, ich hab Frankfurt-Main übrigens. Mhm. So, sind noch mehr Florenz, gell? Okay. Gut, super. Gut. Ja, Frankreich hätte ich beim Land. Ja. Ich hab was anderes. Ich hab Färöer. Oh, schön. Ist Finnland. Land? Ist das ein Land? Färöer? Ja, natürlich. Da hat auch Deutschland gegen gewonnen. 12-0, glaube ich. Und schon mal Rauchus verloren. Ja, stimmt. Das ist schon länger her. Mhm. Dann kriegen wir bei Fluss alle 5 Punkte, weil wir da alle nichts haben, ne? Ich hab Fluss. Ja, das geht ja nicht. Nee, ich weiß nicht, ich habe es hingeschrieben. Nein. Wenn es nicht zählt, ist auch okay. Ich habe auch jetzt Fjord geschrieben, aber das ist ja auch kein Fluss, das ist ein See, ne? Nee, das sind schon irgendwie so Flüsse, aber. Ja, aber ist ja egal, es ist ja selber wie Fluss. Ist ja. Also ja. Keiner. Genau. Okay. Null. Bei der Marke hätte ich Frigo. Ferrari. Marke oder Produkt? Ich Produkt. Also, okay. Produkt. Fischstäbchen habe ich da. Hab ich nämlich auch. Okay. Format Supra. Das ist auch Fischstäbchen. Ja. Okay, Mist. Würden wir das vielleicht für die nächste Runde etwas präziser festlegen? Ja. Wir sind dann auf Produkt. Also ich habe dann offenbar was Falsches aufgeschrieben. Schimpfwort, ficken. Fotze. Fickschnitzel. Nach diesem Spiel geht es uns allen besser. Ich sehe das schon. Bin ich hier der Einzige mit einem jugendfreien Schimpf? Oh, wie süß. Der Chat bietet Fiesling an. Oh. Fiesling, du. mein Probi ist Frank Zander. Was? Frank Zander. Frieda Gold. Pfiffi Gerritsen. Friedrich Wilhelm II. Pfiffi wer? Gerritsen. Wie meint das nochmal, wenn das jetzt im Chat googeln soll? Muss ich Fragezeichen, Google oder wie? Genau, Fragezeichen, Google, Leerzeichen und ab. Also, Moment, also Fragezeichen, Google, dann Leerzeichen und das. Und das, was du haben willst. Ach, wird ja jetzt auch so geschrieben, ich glaube wohl. Das schafft Google meistens um. Ich schätze jetzt mal. Da. Naja, doch falsch geschrieben, aber gut. Okay. Ja, war Nationalspieler und Spieler von SC Preußen Münster. Fußball. So. Material. Fichtenholz. Ich habe einfach nur Fichte geschrieben. Hm. Sag doch, das Bett ist aus Fichte. 280 Mark. Der Tisch ist auch noch dabei. Macht das jetzt 5 oder 10 für uns? Du hast ja Fichtenholz geschrieben. Ich habe Fichte, also macht es 10. Ah, gut. Fichten, Fichten, Dickicht. Spiel habe ich Fang. Ja, ich auch. Dieses ich Spiel, auch. Was die kleinen Fünfkessler immer spielen. Farmerama. Ich habe Feuer auf Farmerama ist auch sehr schön. Und mein überlebenswichtiges Großstadtvehikel ist das Fahrrad. Ich habe einen Fahrplan. Vehikel? Nee. Ja, Großstadt. Ich habe überlebende Großstadt aufgeschrieben. Ja. Mit einem Fahrrad kann man das wunderbar. Ah, okay. Ich habe Frisbee. Ich habe Fahne vom örtlichen Fußballverein. Auch schön. Weil das ist ja überlebenswichtig. Gut 10. Ja. Ich glaube, in der letzten Spalte kann man eigentlich, beliebige Dinge reinschreiben. Oder? Ja, das ist ja so ja. Ein bisschen. Oh, ja, ja. Ja, wir haben auch letztes Mal schon Fantasiewörter gehabt. Das war auch so eine freie 10 Punkte. Da geht es ja darum, kreativ zu sein und nicht irgendwie Sachen doppelt zu haben. Ne? Mhm. So, wen haben wir denn noch im Chat? Erstmal zusammenzählen, oder? Ja, ach, richtig, ja, 10, 20, 30, 50, 60, 60 Punkte. 60. Top. Den heißgeliebten Peniskuchen haben wir im Chat. Hört sich mal an. Ich hätte gerne einen Buchstaben vom Peniskuchen. Es gibt viele Dinge, die vom Peniskuchen kommen. Und jetzt bitte ein Buchstabe. Ja. Zack, zack. Dim, dim, dim. Ja, was? Nein, du sollst einfach einen Buchstaben mir geben. Der kann auch A sagen, wir sagen Stopp, aber das ist ja doof. K. K. K. A. Nee, A fängt mit A an. Hört auch mit A auf. Ich schreibe, ich weiß nicht, wie man das schreibt, aber ist bei Stadtland Fluss egal, ne? Naja. Na gut, wenn du es so schreibst, dass du es vorlesen kannst, ist es egal, würde ich sagen. Ja, das klappt schon. Das klappt schon. Scheiße. Das ist meine Lieblingskategorie. Das kann ich gut. Was? Wie bitte? So bitte. Gut. Ich habe auch für die Hälfte der Kategorien ausgefüllt. Oh. Okay. So, meine Stadt ist Köln. Krakau. Hatte. Koblenz. Ich habe Ketsch. Kuchen. Kuchen? Es gibt eine Stadt, die Kuchen heißt? Ja. Alter. Die liegt lustigerweise auf der gleichen Strecke wie Süßen. Süßen Kuchen. Kein Scheiß. Strecke zu Stuttgart-Ulm. Na gut. Ich hab Ketsch, weil da wohne ich. So. Land, Kuba. Kroatien. Kenia. Kambodscha. Und wie schreibt man das? Ja, das mit C klar. Und nicht mit K. Nein, doch. Das wird im Deutschen wieder so mit K geschrieben. Ja. Echt? Ja. Ja. Ich glaube auch. Im Englischen Cambodia. Okay. Produkt Kratzbaum. Der ist Fluss, kommt erst, ne? Ja, erstmal Fluss. Fluss habe ich ja keinen. Ich habe Kelm geschrieben, weil ich mich zu erinnern glaube, dass Kelm ein Fluss ist. Ich habe den Kreisbach, weil der fließt bei uns. Ach, du mit deinem blöden Kreisbach. Bächle, das ist doch scheiße, ist das doch. Nee, Erna Kelm. Okay, es scheint kein Fluss zu sein. Na denn. Hat, du mit deinen Bächen. Ja. Produkt. Küpperskirsch. Kaba. Kratzbaum. Kümmerling. Küsschen. Nette Menschen trinken gerne Kümmerling. Schimpfwort. Kackscheiße. Kackor. Karaoke für Kacker. Ui, das sind aber viele Ks, du. Ich dafür Bonuspunkte. Na, das weiß ich jetzt nicht. Aber, ja. Mein Promi ist Kurt Krömer. Hab ich nicht. Karl Orff. Karl Theodor zu Gutenberg. War knapp mit dem Karl. Das soll einen Punkt abzugeben, finde ich. Der zählt nicht, der zählt nicht. Irgendwoher kopiert. Weißt du, sein Name ist nicht echt, der ist nur abgeschrieben. Vor allem war der Name nicht komplett. Bestimmt kopiert und du suchst es mal, da irgendwelche Kopierer. Wieso war der nicht komplett? Achso, da fehlt noch Karl, irgendwie 50 Linkos, Vornamen. Ich wollte gerade sagen, da fehlt noch der Silvester Maria, und all so ein Spaß. Justin, ja, ja. Justin wird auch drücken, genau, Kevin hier. Von zu Gutenberg. mein Material ist Kies. Kork. Korn. Wir haben gerade den super tollsten Chat der Welt, der uns erklärt, dass der Karl Orff hatte, bitte Karl Orff zu streifen hat, weil Karl Orff schreibt sich mit C. Ja, ist natürlich doof. Tja. Mein Spiel ist Kegeln. Ja, meins auch. Ich hab nix. Ich hab auch Kegeln. Warst du schnell? Und Überleben in einer Großstadt sichert mir meine Kiste. Das ist sehr schön. Ich habe Kugelschreiber. Ich habe eine Kamera. Auch sehr praktisch, ja. 60, 70, 75. Naja, nicht so soll ich mal laufen. Hm. Wen haben wir denn in diesem Chat noch drin? Da ist noch... Das habe ich gerade aber auch gedacht. Kiste wie Auto oder Kiste wie Arsch? Meine Kiste. Eine kleine Polskiste. So. Das macht's nicht besser. Das macht's nicht besser. Ja, der Bob hat auch mal wieder was zu sagen. Der Bob darf, außer dass er jubelt, mir jetzt noch einen Buchstaben geben. P. Oh Gott, ich muss... Ah, nee, das schreibt man nur mit einem P, ne? Entschuldigung. Okay, wenn mir kein Schimpfwort mit P einfällt, ist irgendwas falsch. Oh, da fällt mir relativ schnell was ein, aber okay. Mir auch. Jetzt wo ich an dich denke, ja, klar. Ja, nee, bitte Peniskuchen. Ey, ich weiß, kann ich nicht schreiben. Peniskuchen, na, nee. Ich darf es da nicht sagen, ne? Scheiße. Fertig. Boah, oh, nicht wirklich. Doch. Ja, gut. Ja, dann. Dann lass aber mal hören. Ja, meine Stadt ist Plauen, da komme ich her. Ich hätte Potsdam im Angebot, das ist hier nebenan. Pforzheim. Paderborn. Schön. So, Land? Portugal. Portugal. Polen. Fluss habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Po. Ach du Scheiße. Na gut. Produkt habe ich auch nicht. Leider kein Produkt. Nee. Philadelphia. Darauf passt mein Schimpfwort, du Pisser. Den habe ich auch. Ich habe Penis, wer noch? Du warst der Einzige. Toll. Der Einzige mit Penis. Ich dachte... Pisser. Ich weiß. Ich bin der Einzige mit Penis. Material ist ein Pflasterstein. Der ist doch prominent, oder? Promi. Stimmt, der fehlt mir, okay, deswegen. Paul van Dyf. Ich habe von Penis abgesehen und auch Paul Panzer. Paul Pott. Paul Panzer, wer hat das denn? Hä? Er hat doch Hörst du, oder? Achso, ich habe verstanden, weil irgendjemand hatte dich unterbrochen, da hatte ich gedacht, du hattest Paul Panzer gesagt, aber gut, dann bin ich da. Paul van Dyk. Paul van Dyk. Material. Plüsch. Zwischen Plüsch und Pflasterstein ist das nicht hübsch. Wahl. Ich habe einen Primelteppich. Ach, wie schön. Ja. Und wo baust du mit einem Primelteppich? Nein, ich kann mir einen Primelteppich doch auch an die Wand hängen oder als Hut basteln oder so. Okay. Ja, aber ist das ein Material? Du musstest ja aus irgendeinem Material musst du diesen Teppich ja basteln. Ja, aus Primeln. Knüpfen. Aus Primeln. Ja. Ein Primel. Man kann doch die Primeln am Ding abzupfen, am Stängel. Ja, und woraus sind die beschaffen, diese Primeln? Wenn ich diesem René irgendwann mal begegne, lege ich ihn einfach übers Knie und versohle ihm den Arsch. Kannst jetzt schon mal aussuchen, wo du einen hinhaben willst. Also wirklich, also jetzt versuche ich mir hier Mühe zu geben und ihr schlagt es wieder auf dem, hier. Yang Tse! Was ist denn C? Ich bin ein missverstandenes Kind. Leider fehlt mir das Spiel mit P. Das fehlt mir auch. Eisboxen. Wow. Das Schöne ist, ich habe ein Pinkeln, also Namen pinkeln in den Schnee. Was? Also das Überleben der Großstadt wird mir der Po wohl nicht reichen, wa? Pfefferspray. Och, das kommt drauf an. Pappmaschee. Ich habe Holz da allerdings. Ich habe nichts. Das ist eine traurige Runde. 10, 20. Obwohl man ja das Schimpfwort auch. Na gut. Also 10, 20, 30, 40. 5. Ich habe nur 45. Wie kommt das denn? Ich bin so schlecht. Ich habe nur 35, du Schlumpf. Ich habe 65. Boah, Satta. So, haben wir einen aus dem Chat übersehen bisher? Den tut mir leid, haben wir bis jetzt noch nicht. Von dem haben wir noch keinen Buchstaben. Das ist kein Buchstabe. hatten wir gerade eben. Der tut mir leid, hört nie zu, ne? Nee. Nervt ja. Warum? Tee. Es tut dir bestimmt leid. Ja. Na gut. Das ist wieder so ein Zischen der Buchstabe. Ja. Bin ich einfach blöd oder fällt mir gerade gar nichts ein? Also nein. Du bist blöd. Dann fällt mir hier was ein. Sehr schön. Das könnte eine schöne Runde werden. Stopp! Ach, was jetzt schon? Ach, du bist doch blöd. Nein, schon fertig. Okay. Meine Stadt ist Trier. Tübingen auch. Tunis, wie aus Tunesien, ist auch mein Land. Ah, halt Schnauze. Kannst direkt schon 5 aufschreiben, so brauchen wir gar nicht mehr großartig. Mein Land ist Tansania. Turkmenistan. Tunesien. Ja, Tunesien. Oh. Mein Fluss ist der Tiber. Meine auch. Ah, nein, warum? Tigris. Tigris war doch aus Kung Fu Panda, der Tiger, oder? mein Produkt ist Toffifee. Tigerfleisch. Ich hab keins. Ich auch nicht. Tamagotchi. Oh. Mein Schimpfwort ist Torfnase. Ackermann. Torfnase. Tittenschlampe. Tittengrabscher. Ich hab den Trottel. Das ist so lieb. Wie ist denn Trottel? Mein Promi ist Tine Wittler. Thomas Anders. Takeshi. Hatte gerade jemand auch Thomas Anders? Nein. Okay, schön. Takeshi. Diesmal. Ich denke mal, ihr kennt jeder Takeshi, oder? Ja. Takeshis Castle? Ja. Und Nachname? Hayomitsu Yakiyashu. Castle. Takeshi Castle, kennt das den? Der Herr Takeshi Castle. Ich hätte gerne den Herr Takeshi Castle gesprochen. Mein Material ist Torf. Habe ich auch. Ja, habe ich nicht. Mein Spiel ist Tennis. Topfschlagen. Tetris. Ich habe nochmal Tamagotchi. Und Überleben in der Großstadt sichert mir die Existenz eines Teeträgers. Telefon. Nee, habe ich nicht leider. Na gut. Ich bin froh, euch zu kennen, zumindest ansatzweise. So? Hat man alles dabei, was man braucht? Ja, mein Gott. Warte mal kurz, ich glaube, ich bin im falschen Chat. Welcher war der richtige Channel? Fünf. Okay. 10, 20, 30. Ah, darauf habe ich was eingetrunken. Melissa ist Melissa. Kenne ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist Melissa jetzt dran, uns einen Buchstaben zu sagen. Jupp, Buchstaben rüber, schnell. Okay, oh. Chat will nicht. Chat anpöbeln, wie immer. Ein B! Dankeschön. Stadt. Ist das ein Land? Na, doch. Wie heißt das Land? Ach. Ja, super. Och, Mann. Oh Mann. Fertig. Boah, Mann. Ah, Mist. Das gibt's doch nicht. Ich hab jetzt so wenig jetzt. Also, Stadt. Wacholt. Bern. Bern. Okay, Land Belgien. Belgien. Bengali. Bengali? Ist ein Land? Ich glaube schon. Ja. Bengalisches Feuer. Könnte sein. Fluss Belt? Ach, scheiße, siehst du, ich hätte mir wieder die Nationalhymne malen. Ja, das ist auch meine Taktik. Oh, ich sehe gerade, ich habe den falschen Buchstaben verstanden. Warum soll ich nicht auch heute sagen? Ach, verdammt. Naja, keine Punkte diese Runde. Okay, Produkt Bier. Bermudas. Ein Bobbycar. Ich hab nix. Schimpfwort, besoffener Saukerl. Blödarsch. Ich hab Busengrabscher. In Anlehnung an T nehme ich Tittengrabscher. Ah. Ich hab Bono bei B. Bastian Schweinsteiger. Bertolt Brecht. Jan Böhmermann. Zählt nicht. Warum zählt denn bitte Jan Böhmermann? Es zählen doch auch Z-Promis, haben wir gesagt, von A bis Z, also von daher. Der hat Pferde, ne? Was magst du? Genau, richtig, der hat Pferde, hat er dir gesagt, ne? Der hat Lewandowski-Pferde oder so? Hat ja, ja. Lewandowski-Pferde. Blei ist mein Material. Bauxit. Ich habe Baum. Naja. Bierpong. Ein Ballspiel. Ich habe Börse. Zählt das als Spiel? Weiß ich nicht. Doch, was? Doch, lassen wir es. Achso, ja, das Glücksspiel. Ja, wisst ihr noch, dieses komische Spiel? Mhm, okay. Ich hatte mir doch extra einen Tabak hergelegt. Wo ist denn der? Menno. Komm, ich gebe dir eine aus. Okay, dann überlebende Großstadt, Ballermann. Hab ich nicht. Ballermann? Eine Pistole. Oh, das ist aber schon sehr weit hergeholt. Das ist schon sehr weit. Ich hatte aus Zeitgründen da leider nichts. Yes! toll. 85. Ja, klasse, 20, Mensch. 60. Ich muss mal ganz dringend was trinken, sonst... Ja, ich auch. Werdet ihr das sanfte Poltern meiner Resterkältung noch ein bisschen genießen dürfen? Ja, meine fängt gerade an. Yay! 10, 20, 30. Okay. Wir sind schon bei 5. Wir haben da schon die Hälfte geschafft. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich so lange durchgehalten habe. Weil normalerweise mag ich ja Stadtlandfluss nicht, weil mir das irgendwie zu langweilig wird. Wer war denn dran? Wer ist denn so da? Mach doch mal hier der German Snoop. Rennt gerade weg, deswegen hätte ich gesagt, bevor er sich ein Bier holt, gibt er noch Buchstaben. Aber ich glaube, er ist schon weg. Mensch, ist der fix. Ich glaube, das war's. Wer ist Faldria? S. Stadt. Es gibt bestimmt eine Stadt mit S. Natürlich. Ja, jede Menge. Ja, ich weiß. Ach. Zählen auch Länder, die es nicht mehr gibt heute? Nein, es gibt Länder mit S, die es noch gibt. Ja, natürlich, aber man will ja auch Abwechslung. Also zählt nicht. Eins von den vielen Ländern mit S, die es noch gibt, mein lieber René. Ja, es war eine ganz normale Frage. Musst du jetzt nicht gleich wieder hier rum, Alexen? Mach mal Alex, Alex rum. Ach ja. Tja. Ja, tatsächlich. Jetzt brauchen wir noch einen Fluss. Stopp. Ach, Mist. Okay. Mist, dann fehlt mir tatsächlich ein Produkt. Sowas. Also Stadt Senden. Saarbrücken. Sindelfingen. Schwetzingen. Siegen. Land Syrien. Somalia. Senegal. Saudi-Arabien. Jetzt hat irgendwer doch bestimmt Sauerland, oder? Da weiß ich nicht genau, ob das ein Land ist. Ich habe da Sauerland geschrieben. Nein, halt das konnte man nicht. Das ist ein Bürgermeister, ehemaliger. Mein Haus ist die Saale. Scheiße. Die Saar. Ja, habe ich auch. Was ich noch fragen wollte, ich hätte jetzt Serbien als erstes gesagt bei dem Land. Das zählt dann nicht, ne? Weil es vergangen ist. Das heißt Serbien, Montenegro, ne? Oder wie heißt es jetzt? Sowas in der Art, aber kennt man auch nur vom Grand Prix. Nee, Serbien gibt's. Republik Serbien. Nee, Serbien gibt's eben nicht mehr, deshalb frage ich. Nee. Nee, deswegen. Nein. Nicht mehr das Land. Serbien ist ein Binnenstaat in Südosteuropa. Die offizielle Bezeichnung der Republik Serbien ist. Serbien? Ja, Serbien und Montenegro wurden zwei Länder aufgeteilt. Das war vor kurzem erst, ja. Okay. Mein Produkt fehlt leider. Schäferhofer Weizen. Salz prickelt länger, als man trinkt. Dafür habe ich ein hübsches Schimpfwort, du Saubacke. Scheißdepp. Spacko. Schabracke. Was ja auch Reitdecke ist, ne? Aber gibt es ja auch als Schimpfwort. Mein Promi ist die Schwester S. Oh, da bleiben wir gleich mal im Milieu. Sido. Den wird sich besser, Michaela Schaffrath. Meiner ist Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Intellektueller. Mein Material ist Seide. Stahl. Sand. Auch Sand. Ich habe seit Spacko nichts mehr. Oh. Der Spiel Seilspringen. Schach. Sadomaso. Super Mario Brothers. Sadomaso finde ich schön. Sehr gut. Das ist schön, aber das wollte ich jetzt nicht wissen. Nein, ich meine, ich finde den auch. Ach, du bist doch blöd. Ach, du bist doch ein Arschloch. Und das Überleben der Großstadt sichert mir dieser Flasche. Sekt. Speer. Ich auch. 70. 55. Besser als die Null von letzter Runde. Jetzt muss ich Buchstaben Y oder sowas. Ja, jetzt kommt so ein blödes. Und wo der Falldrehant gerade zu uns gestoßen ist, darf er mir auch gerne noch einen Buchstaben überhelfen. Der hier übrigens gerade schreibt, er sucht immer noch nach dem Sinn dieser Sendung. Aber ja, der Sinn dieser Sendung ist mitmachen und Spaß haben. Ja. Ha. Ha. Ha. Ja, das kann man nicht so hauchen, ne? Das ist ein ganz guter Buchstabe. Ne? Ach, jetzt ist wieder die Frage, ob das zählt oder nicht, ne? Glaube ich auch. Zählt das jetzt? Ja, es zählt, oder? Nee. Gibt es noch andere Länder mit H? Es gibt bestimmt noch andere Länder mit H. Antarktis, USA. Hungary. Schnauze jetzt, ich kann mich nicht konzentrieren. Indonesien gefällt mir auch sehr gut, ja. China. Australien. Afrika. Afrika ist kein Land. Wenn, dann Hüt-Afrika. Zwei Dumme. Heuseland. Material will ich Haus schreiben, ich bin toll. Ob das zählt, weiß ich nicht. Fertig. Ach, ihr seid doch bescheuert. Also so. Ja, dann schieß mal los. Dann habe ich Hamburg. Hannover. Heidelberg. Hamm. Hof. Land habe ich ebenfalls Hamburg. Ist Honduras ein Land? Ja, habe ich. Honduras ist ein Land. Bei Hamburg die Frage, zählen Bundesländer auch? Weil dann würde Holland nämlich auch zählen. Doch, letztes Mal haben wir Bundesländer auch zählen lassen. Eben deshalb frage ich ja, weil dann würde Holland nämlich auch zählen. Nein. Holland ist Holland. Dann schreiben wir es natürlich, schreiben wir Staat hin. Staat, Fluss. Staat, Fluss. Aber wie gesagt, letztes Mal haben wir Bundesbürger das Namen, habe ich das angenommen automatisch. Ja, ich hab nämlich Holland in der Hoffnung, dass es gilt auch, aber leider gilt es nicht. Das galt doch beim ersten Mal schon nicht. Mensch. Holland ist ein Teil von den Niederlanden, deshalb. Ja, toll. Aber wie heißt das Land? Du hast gerade schon benannt. Niederlande. Ja, aber nicht Holland. Beim ersten Mal haben wir ja gesagt, Bundesländer und so weiter zählen auch. Deshalb habe ich gedacht, beim ersten Mal haben wir es nicht gesagt, das war vielleicht beim zweiten Mal. Beim ersten Mal bin ich dabei gewesen und kann mich ganz genau entsinnen, dass es nicht so war. Und da hast du auch Holland gesagt und da hat man gesagt, nee, ist raus. Kinder, nicht streiten. Warum denn nicht? Wenn, dann draußen. Ach so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich deshalb vor zwei Sendungen nämlich nicht Holland gesagt habe. Na gut. Doch, und ich sage es nochmal, schreib eine Null auf. Ja, ich bin doch gerade dabei, Mann. Schrei mich nicht an, ja? Er ist sensibel. So, mein Produkt ist Heu. Nee, Fluss haben wir noch. Ach so, stimmt, habe ich nicht. Havel. Havel. Toll. Wieso vergesse ich die eigentlich immer? Magst du einfach nicht. Kann sein. Mein Produkt wäre denn Heu. Halstabletten. Haribo. Halorenkugeln. Die heißen Haloren. Das zählt dann nicht, wenn er Haloren. Nee, ich wollte nur kurz klugscheißen. Ja, nee, das zählt so nicht. Okay, Schimpfwort ist Hutmampfer. Hampelmann. Hinterlader. Hurensohn. Ja, habe ich auch. Oh, das ist ganz klassisch, ne? Der Leon taut auf. Hatte das jetzt auch, hatte es noch jemand? Ja, ich hatte auch noch, doch, ich hatte auch Hurensohn. Echt? Sowas. Ja, leider. Leider. Mein Problem ist Heintje. Hansi Hinterseher. Aber Grönemeyer. Nee, das gibt Anzug. Hansi Hinterseher gibt Abzug, so. Wieso? Hasi Osterwald. Gute. Material habe ich Hobelspäne. Holz. Holzschindeln. Oh. Mein Spiel ist Halma. Auch Halma. Hm. Hüpfen. Hüpfburg. Hm. In der Großstadt überlebe ich nur dank meines Handwagens. Helikopter. Handschuhe. Ein Hut. Praktisch. Ich habe Haus. Das ist ja praktisch mein Problem, ja? Ja, ja. Ja gut, ich mache noch ein Bier auf. Das ist schön. Wenn ihr euch jetzt so ungefähr 15 Sekunden lang über irgendwas unterhalten könntet, dann gehe ich mal ganz kurz was holen, was ich hier brauche. Welches Spiel wollen wir denn nachspielen? Wie wäre es mit Schwampf? Was noch was mal? Ist das? Schwampf? Soll ich Schwampf erklären? Alles gut, Alex wieder da. Nachher. Aber keiner sagte, was sie gerade gesagt haben. Nee, warum auch? Also ich wäre für Pyramide. Was? Was ist Pyramide? Das? Pyramide aus drei oder vier, das kann man natürlich beliebig dann machen, da stehen Begriffe drin, die es zu umschreiben gilt und der Spielpartner muss das dann erraten. Da gibt es aber schon irgendeine Möglichkeit, wie man das auch hier im fünften deutschen Internet machen kann. Wir haben noch keine zehn, aber gut. Wir unterhalten uns doch nur, was wir danach spielen. Wolltest du irgendwas holen und 7 Minuten wegbleiben? Nein, 15 Sekunden. Ach so. Und wir haben noch 40 Minuten und eigentlich noch ein Spiel, was wir spielen wollten, nämlich Schwampf, oder? Oder können wir das noch auf nächstes Mal verschieben? Wir können auch Schwampf auf nächstes Mal verschieben. Mir ist es relativ. Ja. Das ist ja relativ Schwampf, ne? Ich bin relativ Schwampf, ganz genau. Also, dann Wort Nummer 8. Haben wir denn noch jemanden im Chat, der noch nicht gebuchstabt hat? Ich glaube, das sind uns jetzt ausgegangen. Mhm. Dann sage ich einfach mal vollkommen unverbindlich. E wie Emil. Oder? Nee, dann Y. Nee, dann sagt irgendjemand A und der nächste Stopp. Gut. A. Stopp. F, ach, haben wir schon. A. Stopp. L. So. Irgendjemand hat da einen Staubsauger im Hintergrund laufen. Nee, einen Föhn. Ach so. Was glaubst du, was die gerade gemacht hat? Ach so. Wenn jemand bei Start das schreibt, was ich hier gerade schreibe, muss er das aber auch richtig buchstabieren können. Ne? Du stellst dir Ansprüche. Ja. Sollen wir mal da jetzt auf Rechtschreibfehler wieder kontrollieren, dein Blatt? Und der fehlt 10 Punkte, wie viele Fehler wir finden. Nein. Nein, gefiel mir. Aber er hat noch drüber nachdenken müssen. Es gibt Promis mit L bestimmt, oder? Mit Sicherheit. Ich hab einen. Oh, ob das zählt. Ich brauche einen Fluss mit L. Fertig. Mhm. Okay, Stadt Ludwigsburg. Limburg. Ladenburg. Lüneburg. Limbach-Oberfrohna. Also Lüneburg gab es jetzt schon, gell? Nee, Ladenburg hatte ich. Und ich habe Limburg. Ach, sehr gut. Ja. Land. So, Litauen. Litauen. Libyen. Leider nix. Libyen, Libyen. Und da hätte ich jetzt nämlich gesagt, okay, wenn jemand anderes Libyen hat, dann darf er mir das bitte buchstabieren. Das Y ja. kommt an zweiter Stelle. Ja, richtig, sehr schön. Sternchen für dich. Okay, lauter. Lan. Oh Gott. Hab nix. Lan, es ist ein Datenfluss, ne? Mhm. So. Nee, Limburg liegt an der Lan, ich bin dort geboren. Wie schreibt man die Lan? L-A-H-N. Ja? Ja. Ja. Und WLAN ist ein kurdischer Mädchenname. Okay, Produkt, ein Lautsprecher. Limo. Ich weiß nicht, ob das zählt. Lenore. Oh, ich weiß nicht, ob das zählt, aber Luxus wahrscheinlich dann nicht. Nein. Okay. Ein Album von Grönemeyer, ne? Luxus? Ja. Mein Schimpfwort ist die Lister-Schwester. Ich habe Leck-Schwester. Liederlicher Mistsack. Liederwams. Ach, das ist so also tolle Sachen. Was? Nein, ich habe Leckschwester, aber Liederwams wäre auch schön. Du Liederwams. Mein Promi ist Lindsay Lohan. Leni Riefenstahl. Das ist Heath Ledger. Material Leim. Lehm. Leinen. Leimholz. Spiel Lara Croft. Limbo. Das ist kein Spiel, das ist eine Figur aus dem Spiel. Nein, das heißt Tomb Raider heißt das. Aktueller Titel heißt Lara Croft. So, was hat Schlampi? Was hast du jetzt nochmal? Limbo. Limbo. Limbo, Fotzen. Achso, ja, und Material? Nee, Quatsch, gar nicht. Großstadtgedöns hier. Eine Leine. Laster. Lasso wäre auch schon gewesen. Leiter. 20, 30, eine Leiter. 40, 50. Ich lasse nach. 60, 65 Punkte. Ich habe 80. 45. Chewbacca, was ist denn mit mir? Chat steht Chewbacca. I am a Wookie. I fight the Empire. Noch zwei Buchstaben, dann haben wir es geschafft. Okay. Haben wir noch gut. Einen, oder? Nee, noch zwei. Wir haben gerade Nummer 8 gehabt. Ah, stimmt. Juhu, wir können auch noch alle bis 10 zählen. Ja, na, fast alle. Hm. Auf den zweiten Anlauf halt. Achso, ich muss einmal kurz aber Penis gucken. Ich nenne Schlampi, weil Schlampi ist, Alex Schlampi, weil Schlampi ist ja ihr Punkername. Und mein Punkername ist Hansa. Wobei ich Hansa echt ein bisschen lahm finde. Also Schlampi finde ich ja süß. Was für ein Ding? Call me Schlampi. Okay, wie du das möchtest. Nee, diese Webseite wollte das. Na, ihr könnt ja auch euren Namen eingeben. Wir können uns nur noch hier mit Punkernamen ansprechen. Ach, das flog an mir vorbei. Ich wüsste genug. Kralle und was gibt es noch so für scheiß Punkernamen? Ja, keine Ahnung. Meine wäre Urne. Das ist ja depressiv, ehrlich. Das ist ja auch eine schöne Kategorie, ne? Für Stadt nach Fluss, Punkername. Urne. Ach du meine Güte. Ah, just call me Urne, hat was. Wir haben weiterhin keinen Chatter, der noch keinen Buchstaben rausgetan hat. Insofern sage ich mal A. Stopp. J. Schön. Mein Kugelschreiber geht nicht mehr. Nimm den Bleistift. Ich habe keinen neuen. Ach, scheiße. Da wird meine Nase gerade frei. Oh, ich habe endlich mal einen Fluss. Der zweite Fluss, den ich habe. Toll. Material mit J ist sehr interessant. Oh, das Schimpfwort mit J, was mir gerade auf Anhieb eingefallen ist, ist total böse. Oh nein. Ich schäme mich für mich selber. Oh, kennt ihr das, wenn ihr euch für das Schimpfwort mit J schämt? Was? Nein, keine Ahnung. Lass ich aus Protest jetzt frei. Mann, was gibt's denn für einen Schluss? Ich will noch Material und Spiel. Ein Fluss. Stopp. Jo. Okay. Meine Stadt ist Johannesburg. Meine auch. Jerusalem. Jena. Mein Land ist Jemen. Jordanien. Jordanien. Ach nee, Gott, jetzt habe ich mir schon 10 Jahre geschrieben, weil ich einfach so erfolgsverwöhnt bin. Das ist dann der Jordan. Meine, ja, habe ich auch. Ich habe den Jordan auch. Weil das ist der Jaxt. Von Jordan. Stimmt, das sagt man so, ne? Jaxt. Mist. Produkt Jägermeister. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Nur 5 Punkte gerade die ganze Zeit. Mein Schimpfwort ist Jetsetter. Judensau. Judensau. Dafür habe ich mich geschämt. Dafür habe ich mich geschämt. Was? Ja, mein Gott, es ist halt ein Spiel. Gewinnen oder nicht gewinnen, ne? Mein Promi ist Jürgen. Mein Lieber, das haben die Nazis auch Big gesagt. Brother. Jürgen Dienstmann. Jesus von Nazareth. Jan Böhmermann. Ich habe Jack Johnson. Wieder Jan Böhmermann, ich glaube sehr wohl nicht. Ach ja, habe ich nicht. Jan Böhmermann ist der Joker. Mhm. Material habe ich auch nicht. Jute. Oh. Jetzt eigentlich am Schiff. Was habe ich denn bei Material? Habe ich Jena Glas. Was hast du da? Jena Glas. Aha. Aber ist ja nur Gleimut. Gut, Schlampi. Ist in Ordnung. Ist okay. Ja. Nee, ist okay. Ja. Ist okay. Okay, das Spiel habe ich James Bond 007 Nightfire. Jenga. Jäger und Fuchs. Was ist denn? Na. Ein Ballspiel. Das ist Fangen, nur auf J. Ah, das ist doch eine Turnhalle im Kindergarten. Ja, genau. Da hat man hinten so ein Seil dran bekommen, so ein Fuchsschwanz. Ah. Und wenn man dem anderen den Schwanz abgerissen hat, dann, ja. Sehr schön erklärt. Jetzt ist mir, er hat sich im Kindergarten die Schwänze abgerissen. Also, für überlebende Großstadt das Jagdgewehr. Ja, ich auch. Jutebeutel. Eine Jabba-Maske. Eine Jabba-Maske. Jabba-Saat? Ja. Mhm. Eine was? Eine Jabba-Maske. Eine Jabba-Maske. Das war furchtbar. 50 Punkte. Du kennst Jabba nicht? Also wirklich. Oh, Jabba, Hans Holler. Boah, das ist was der für ein Scheiß labert. Okay, heißt das, Alex muss jetzt den Bikini anziehen? Warum genau? Weil niemand ich glaube wirklich niemand einen von uns ein Bikini sehen möchte. Nicht unbedingt, nein. Wieso muss Schlampi jetzt Bikini anziehen? Ich weiß es auch nicht genau. Wenn wir den Jabba da haben. Mhm. Prinzessin Schlampi. Ja, Chewbacca ist ja auch hier. Oh, und wenn wir alle wieder atmen können, dann spielen wir noch die letzte Runde. Welche wollen die Resten, der restlichen von uns hier bitte? Live-Bio machen? Ich spiele nicht mit. Ihr seid diese Band. Diese Klesmer. Space Klesmer Band. M-A. Stopp. H. Hatten wir schon. Hatten wir schon? Wo hatten wir H schon? Ja. Ja, hatten wir schon. Hatten wir? Nee. Doch Hannover, Honduras, Havel, Haribo, Hinterlade, Heisi, Oderwald, Holz, Nix, Handschuhe. Sehr richtig. Okay. Oder ach, hier unten, Hamm, Honduras, ja. Heu. Und so. Stimmt, hast recht. Bettina Heu, auch ein schöner. Ja. Stopp. X. Cool. Cool. Ja, dann habe ich einmal nix, ne? Satz mit X, das sah wohl nix, ne? Schön, dass wir vorher festgelegt hatten, dass keine chinesischen Flüsse gelten. Oh, das ist gemein. Ja. ich weiß schon, was alle bei Produkt haben werden. Echt? Ja. Weil mir nur eins einfällt, wahrscheinlich kein anderes. Irgendwas anderes. Mir fällt nichts ein. Material, ne? Mensch, aber Spiele gibt es bestimmt. Bei X zählt Penis nicht, oder? Nein. Nein. Ich hatte gerade Peniskuchen, Entschuldigung. Also der den Buchstaben gesagt hat, ist echt dumm, ne? Ja. Ja. Ach ja, guck mal, da fällt mir doch was ein. So, jetzt fehlen mir noch 1, 2, 3, 4, 5. Fluss und Land. Nächstes Mal machen wir eine Kategorie Buchstabe, ja? Ich kriege automatisch 5 Punkte, sehr gut. Dann find mir mal Buchstaben mit C, wenn du bei Buchstaben D bist. Mhm. Die Sache ist, wer es aber nicht hat, der kriegt 20 Punkte. So. Spiel. Ah, schreib das einfach nochmal hin, was hier. Also wenn wer wie viele hat, machen wir Stopp, weil ich glaube, alles ist ja, da sitzen wir morgen noch. Ja. Also ich habe 4. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 habe ich. Ich habe auch 5. Auch 5. So, da fällt mir keins ein. Dann machen wir jetzt einfach bei 5 Stopp, oder? Okay. Die anderen also, auch dafür? Ja, von mir aus. Ich glaube, ich habe 6. Ja, dann machen wir. Ich habe Nicht-Stadt und Nicht-Fluss. Also Stadt habe ich Xanten. Ja, ich auch. Land? The Secret Continent of XXXXX. Mm. Ja. Na, Versuch. Ich komm weiter, Schnucki. Das ist voller Continent, zumindest in der Scheibenwelt. Ja, aber auch leider nur dort. Ein Fluss ist mir auch leider nicht eingefallen. Leider zählen da chinesische Flüsse nicht. Das heißt, ich habe auch keinen. Nein, ich habe auch keinen Fluss. Xylophon. Extra Weißkaugummi. Extra schreibt man mit X am Anfang. Mhm. Dieser extra weiß Kaugummi von Wickel ist aber nicht. Siehst du? Also zählt's nicht. Ah, doch. Produkt. Na gut, okay. Ich habe Xene. Bei Produkt habe ich Xene. Aber es ist wahrscheinlich böse, das hier zu sagen, ne? Das ist auch kein Produkt, das ist ein Anbieter. Ah, aber man kann ja. Stimmt, man kann kein Xene kaufen, ne? Nein. So, mein Schiffwort ist du Xaverlappen. Ich habe Xavier Naidoo. Oh, ich habe XXX-abhängige Perverse. Auch interessant. Hab ich nicht. Mein Promi ist nur ein Möp-Möp-Promi, das ist Xolosch. Ich habe Xavier Naidoo. Ich habe auch Xavier Naidoo. In Gedenken in so einem Mitspieler letztes Mal. Das war so toll. Stay Black. Bei Material gilt da auch der extra weiß Kaugummi. Nein. Ja, doch, man kann ein Haus mit Kaugummi bauen, also warum nicht? Los. Wenn du erklären kannst, wo du Dinge benutzt, dann. Na, statt Fugenkit. Mhm. Das will ich sehen, das will ich sehen. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Ich bin geschockt. Ich hab Xenon. Auch scheiße. Oi, Xenon hätte mir eigentlich, na gut. Und überleben in der Großstadt, nee, Sperat, was mir das sichert. Ach, ich hab kein Spiel. Spiel, ich hab Xylophon. Ah. X-Games. Ich hab einfach nur X. Jetzt mal ein, aber. Oh, nein. X. Okay, überlebende Großstadt, Xylophon. Hab ich auch. Extra weiß Kaugummi. Ich kenne mit einem Kaugummi. Das wäre ja nichts dafür, wenn der dreimal passt. 1, 2. Du wirst doch für den bezahlt, gibst du. Ich wollte mich weigern, Werbung zu machen und wollte Produkt nicht nehmen. Ihr wart dafür. Mhm. So, haben wir 10 Buchstaben, ja, ne? Ja. Dann zählen wir mal zusammen. Wie geht das nochmal im Chat? Fragezeichen Kalk mit C-A-L-C. Also wie geht das jetzt nochmal? Ich muss Fragezeichen jetzt Kalk. Und dann die Buchstaben und dann plus, plus, plus. Ach ne? So, Fragezeichen Kalk. Mhm. Fragezeichen Kalk. Dann jetzt einfach und gleich Haltzeichen muss ich nicht mehr, oder? Ich glaube, das reicht. Wo ist denn hier das Plus? Verdammte Scheiße. 515. Plus. Ach Gott, das dauert, glaube ich, bei mir. los? Das müssen wir nachrechnen, ich weiß nicht, wie ich das so. Lass es doch den blöden Chat einfach rechnen. Plus 585. Bis ich das jetzt im Chat eingetippt habe, habe ich es auch gleich ins Spotlight reingehauen. Na super, wir haben jetzt so kurz hintereinander, dass er es nicht geschafft hat, es richtig aufzulösen. Aber wenn das, wenn deine die 585 sind, damit nicht nur die 685. Ja, ja, ja. Meins sind die 585. Hm. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Mhm. Muss ich mal umschalten. 6, 5. Na, 6, 5. Plus. Ich habe 660. Ich finde, ich sollte irgendwo noch mal 6 Punkte bekommen. 6 Punkte? Ja, ich habe 660. Ah. So, und dann einfach nur senden, ohne gleich. Ja, so. Einfach nur. Ja, und kommt da jetzt auch was? Ja. Nee, Kalk mit C. C-A-L-C. Ach ja. Wie die da oben auch. Kann ich das kopieren? Du kannst das kopieren. Damit ich das nicht nochmal ganz schreiben muss. Wo ist das denn? Kannst du auch einmal nach oben tippen einfach. Drück mal die nach oben Taste. Ja, habe ich ja nicht auf dem iPad. Ach so. Ah, jetzt komm. Warte, ich soll das denn jetzt mache dir schnell. Hey, ich mache das, ich will das selber machen. Mach einfach. Ich mache dir schnell. Nee, ich will das selber machen. Das sind auch Sätze, die man sieht. Halt mit, aber C, C, ne? Ja, also ja, C, C. Ja, ja. Oh. Kalk. Verdammte iPad, Leute. Sollt ihr nicht alle euer Apple-Event da sein? Das ist jetzt meins? Ja, ne? 590, ja. Oh. Dann habe ich wohl gewonnen, oder? Werweise, mal wieder. Ich hatte 685. Ja, sie hat mal wieder gewonnen. Ja, so, ich sag jetzt einen Grund, warum Alex das immer spielen will. Ich mag das Spiel, Entschuldigung. Du immer gewinnst. So, jetzt haben wir noch 20 Minuten für Schwampf oder Pyramide. Oder Galgenmännchen. Oder Galgenmännchen, richtig. Pyramide. Ja, nee, wurde irgendwie vorgeschlagen. Ich weiß nicht, was Pyramide ist. Pyramide ist, glaube ich, erstmal nochmal genauer durchzusprechen, wie es denn zu handeln ist, oder? Ja, dann würde ich sagen, Alex hat schöne Schwampffragen vorbereitet. Was ist Schwampf? René, machen wir eine Runde Schwampf vor? Oh ja, natürlich, klar. Was ist Teufel? So. So, dann lassen Sie mich mal. Wie heißt der schon Hund von Charlie Brown? Keine Ahnung. Boah, nee, wirklich? Also Schwampf. Schwampf. Snoopy. Okay, Snoopy, alles klar. Okay. Also fangen wir nochmal an. Hier ist der Hund von Charlie Brown. Schwampf. Und wie viele Türen hat ein Adventskalender? Snoopy. Und wie heißt die Blume bei der Pflanze Löwenzahn? 24. Und wie heißt der Mann von Barbie? Pusteblume. Und welches Tier gibt die Milch, die man im Supermarkt kaufen kann? Ken. Wo wohnen Samson und Tiffy? Bitte was? Wo wohnen Samson und Tiffy? Der Sesamstraße. Spielt schon weiter? Warte. Kuh. Was? Was spielt ihr da? Schwamm. Ah, ich war doch weg. Jetzt fängt ihr an. Oh Mann, das ist aber gemein. Nee, wir führen gerade vor. Wir führen nur gerade vor die Runde Schwamm. Dann lasst euch mal vorführen. Genau. Woraus werden Pommes gemacht? Sesamstraße. Welches Tier hat sein Haus immer dabei? Kartoffel. Oh Gott. Und was hängt an der Wand und gibt jedem die Hand? Schnecke. Ja, so. Das war die erste Runde Schwampf und der René hat sehr gut gemacht. Oh Gott, ich glaube, es ist nichts für mich. Das ist gleich Runde 2. So, dann haben wir den René schon mal abgehakt. Schwampf hat er schon mal gekonnt. Dennis, hast du verstanden, wie Schwampf geht? Ich weiß es doch. Ich kenne das doch. Sehr schön. So, dann fangen wir doch mit der letzten Frage gleich wieder an. Was hängt an der Wand und gibt jedem die Hand? Wer ist denn jetzt dran? Du, Dennis. Ich? Ja, weil du weißt es ja. Schwampf. Ah, welche Farbe hat Gras? Ja, keine Ahnung. Ja, was hängt denn an der Wand und gibt denen die du Hand? Du kennst diese scheiß Kinder-Rätselfrage nicht? Natürlich das Handtuch nicht. Ist das. Aha. Gut, dann lassen wir diese Frage vielleicht einfach raus und fangen mit der Frage an. Welche Farbe hat Gras? Schwampf. Danke. Welcher Tag kommt nach Sonntag? Grün. Wonach schmeckt Meerwasser? Montag. Welches Tier bellt? Salz. Was macht Sankt Martin mit seinem Mantel? Hund. Woraus wird Ketchup gemacht? Teilen. Stimmt. Wer sind TKKG? Tomaten. Und welcher Tag kommt nach dem Freitag? Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi. Der heißt ja nicht Tim später, der heißt doch später Tim, oder? Eigentlich heißt der Peter Carsten, wird aber Tim genannt und alle in Tarzan, weil so toll am Seil in der Turnhalle hochklettern kann. Ein totaler richtig. Quatsch, ein Mindfuck eigentlich, ohne Ende. Und eigentlich soll er im Knast sitzen. Ja, stimmt auch. Soll nicht irgendeiner von denen Nazi sein, habe ich schon mal gehört. Ja. Der rassistische TKG so ein bisschen. Wer mag jetzt? Keiner will. Marco. Komm, eine Runde Schwampf mit mir. Okay. Ja, dann fangen wir wieder an mit. Und Gabi Pfote übrigens, ne? Das heißt mal TKKG, woo, Tarzan, Karl und Klößchen. Setze neue Noten. Und Gabi die Pfote, das sind wir. Und dann kommt immer dieses coole Zyklus. Dum, tschuk, dum, dum, tschuk, dum, dum. Schon geil. Aha. Ja, wir fangen an so mit. So ist das. Welcher Tag kommt nach dem Freitag? Schwampf. Welche Farbe haben Zitronen? Samstag. Welche Farbe hat der Schnee? Gelb. Gibt es das Lied? Wie heißt der Mann von der Katze? Entschuldigung nochmal. Wie heißt der Mann von der Katze? Weiß. Wer kommt am 6. Dezember vorbei? Kato. Wie viel ist 20 mal 20? Nikolaus. Welches Tier spinnt? 400. Am Tag ist der heilige Abend. Entschuldigung. Moment. Ich bin raus, sorry. Und Lachkraft habe ich gekriegt. Na gut. Ja, dann bleibt noch Leon übrig, wa? Jo. An welchem Tag ist der Heilige Abend? Schwampf. Wann bringt ein Kleeblatt Glück? 24. Dezember. Wie nennt man eine Königstochter? Wenn sie vier Blätter hat. Wie heißen die ganz langen Nudeln? Prinzessin. Was bekommt man an einer Tankstelle? Spaghetti. Wie wird das Wort Salzstange geschrieben? Buchstabiere. Benzin. Wer legt die Eier, die man im Supermarkt kaufen kann? Gib mir mal ganz kurz 15 Sekunden. Ich glaube, ich bin sowieso 15, raus. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Also wer legt die Eier, die man im Supermarkt kauft? Zugeschlagen. Jetzt in der Leitung. Wer legt die Eier, die man im Supermarkt kaufen kann? S-A-L-Z-S-T-A-N-G-E. Ah, richtig. Und wo wohnen die Schlümpfe? Hühner. Und mit welchen Schuhen kann man über Eis laufen? Umfausen. Ja, und wie heißt das Spiel, was wir gerade gespielt haben? Schlittschuhe. Yay! Das war schon. Ah. Ich finde Schwampf so super. Schwampf ist so toll. Tut mein Kopf weh. Oh, du Ärzte. Ja. Ja. Damit sind wir mit den drei geplanten Spielen durch und können tatsächlich noch eine kleine Runde Hangman spielen, wa? Hangman? Hangmännchen. Mhm. Wie machen wir das? Na, einer führt den Galgen, das dürfte dann am geschicktesten der sein, der auch gerade das Wort anbietet. Und er muss vorgeben, wie viele Buchstaben er hat und dann kann jeder mitnotieren, oder? Ja, okay, gut. Können wir nicht Glücksrad spielen? Ich habe leider kein Glücksrad zur Hand, aber wenn du eins rauswirfst, spiel mir das gerne. Genial gewiss. Daneben. Nee, gar nicht. Das war nicht genial im Familienduell. Familienduell, auch interessant. Wie aufs Ganze. Mein Mann kann. Ja. Ja. Ach, super. Ja. Ich fand's gut, auch wenn er nicht gelacht hat. Ich fand's gut. Oder rate mal mit Rosenthal. Ich bin Dalli. Heißt das Spiel, was Dennis gerade spielt, Fernsehshows nennen? Counter-Strike. Ja. Counter-Strike. Mhm. Guild Wars 2, aber mein Rechner ist kaputt. Das ist schlecht, wenn ich auf dem Laptop zocke, dann hört ihr das. Man macht mich. So, also ich hätte für den Hangman denn ein 11-buchstabiges Wort vorbereitet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh. Und dann, in welcher Reihenfolge wir spielen? Ich habe die Reihenfolge hier, die Namen aufgeschrieben. Dennis, Leon, René und Marco. Vielleicht können wir in der Reihenfolge bleiben. Dennis, Leon, René und? Marco. Marco. Yep. Marco. Polo. Kann man auch spielen. Polo kann man auch spielen, wird aber jetzt auch schwierig. Dann Marco Polo, das spielt noch im Pool mit Augen zu. Marco Polo. Na denn, Dennis, dein erster Buchstabe. Und ich für. Ich kaufe ein A. Wir haben leider kein A dabei und somit einen kleinen Hügel uns schon mal gebaut, auf dem wir Dann der Leon. Kauf. Hätte ich gerne ein E. Ein E ist auf 5 und auf 11. 1, 2, 3, 4. Ich mache mir mal die Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und der hat das Ganze komplett. 1, 10. Ich hätte gerne ein N. Du hättest gerne ein N, welches leider nicht zu halten ist und schon haben wir den ersten Balken auf dem. Ich hätte gerne ein F. Du hättest gerne ein F, das ist leider auch nicht dabei. So, dann ist der Dill schon wieder. Ich kaufe ein L. Ein L ist auf der 8. Die F an Alex geht jetzt immer zu dieser, ne, zu dieser Wand und drückt einmal kurz, berührt kurz so dieses Feld, dann dreht sich das um, genau. Und der Buchstabe ist zu erkennen. Ganz genau. Einfach nur, weil ihr könnt das ja, die Hörerschaft kann das nicht sehen. Ja. Im Bikini als Prinzessin Schlampi. So, der Leon. Ich hätte gern ein S. Leider nicht dabei. Und schon hängt der Strick, an dem das Männlein sich irgendwann... Nein, halt, wir gucken erst diesen Korb auf der Seite. Genau, gleich ist erst der Strick dran. Na denn, René. Ich hätte gern ein U. An Stelle 2 und an Stelle 9 darfst du ein U eintragen. An 9? Ja. Ich hätte gerne ein B. Damit hast du die 1 und die 7 aufgedeckt. Darf man einfach zwischendurch auflösen? Man könnte natürlich sagen, ich möchte lösen. Das würde ich tun, ja. Ne? Aber ich, also nur wenn ich dran bin? Vor dir wäre jetzt noch der Dennis dran. Nein, das ist ja nicht. Das, okay. Ich stehe gerade so unter Druck. Wie kann er das denn jetzt schon lösen? Das ist doch. Sag einfach was Falsches. Oh mein Gott, ich kaufe ein ein N. Ein Nordpol ist leider nicht dabei. Hatten wir schon. Nee. M hatten doch, wir, nicht N. Nein, wir hatten nein. N wie Nordpol. Wir hatten Nordpol. Ja. Nee, ein M hatten wir. Nein, wir hatten kein M. Boah, ja, dann darf ich aber nochmal. Wieso? Ja, weil ich dachte, dass wir schon ein M hatten und nicht ein N. Also, dann tauschst du jetzt das N in ein M und willst das nee. M nehmen. Ja, gut. Richtig? Ja. Gut, dann darfst du deine Position 10 eintragen. Wusste ich so. Oh. Jetzt, ne? Bin ich aber mal gespannt. Jetzt ist der Leon dran. Also ich möchte gern lösen. Und zwar? Ich kaufe ein Y und löse Butterblume. Hast du sehr schön gemacht. Ein Y? Nicht das ohne das Y natürlich. Ein Y für die Butterblume. Sehr gut. Ja. Einen Buchstaben, Zeit für einen Buchstaben haben, ein Wort haben wir noch. Ja, dann würde ich sagen, da der Leon so schön aufgelöst hat, darf er sich ein Wort aussuchen. Okay. Ein langes? Du musst uns nur sagen, wie lang. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Was? 18? 18 Buchstaben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ich möchte lösen. Donaudampfschifffahrtskapitän. So, und dann rutsche ich hinter den Dennis, damit wir irgendwie in der Reihenfolge bleiben können, wa? Gut, notiere ich mir hier. Schlampi. Ach, Hansa, entschuldige. Immer verpeile ich deinen Namen. Mann, der Chat will, dass ich Chewbacca bleibe. Ah. Okay. Chewbacca. Chewbacca. I am a Wookiee. I fight the Empire. Wir fangen an. Ich fange an, ne? Dennis steht vorne. Ganz kleinen Moment. Ich habe, es sind 19, nicht 18. Tut mir leid. Das ruiniert das ganze Spiel. Gibt es eigentlich auch so Sachen wie Ü und Ö und Ä? Nö, das ist dann O, E, U, E. Genau. Okay. Ich kaufe ein O. Das haben wir anstelle 7, 15 und 18. Oho. Mhm. Ah. Mhm. Du bist, ne? Ich bin auf 15 und 18 war das. 7, 15, 18. Okay. Dann hätte ich gerne ein N. Ein M oder ein N? Nordpol. Den Nordpol haben wir auf 8, 10. Ja, 8 und 10. Mhm. So, ich hätte jetzt gesagt, das wird am Ende ein Porno, aber okay. Tja, das hätte ich dann auch so gesagt. Das kann ja trotzdem noch ein Porno werden. Nee, eben nicht. Eben nicht. Nein? Weil hinten bei der 17 kein N ist. Achso, ja gut, aber es kann Titel eines Pornos sein. So. Achso, ja gut. Das hätte auch nicht gepasst, weil nach dem letzten O ja noch ein Buchstabe kommt. Bitte? Wie? Was? Nach dem letzten O kommt noch ein Buchstabe? Ja, es gibt 19. Ja. Ja. 19, ach so. Hat ja, er doch eben schon. Nee, 18 habe ich er ja sagt, auch stehen. Er sagt, er hat sich berichtigt mit, das ist 19. Ja. Hat dich genau. Ganz laut gehört. Okay, dann wünsche ich mir bitte ein E. 1, 3, 9. Weiter? Ja, das war's. Achso. Was zum Teufel? Bin ich wieder dran? Marco. Marco. T. 5. Das war's? Ja. Das war's. Nur ein einzelnes T. Elebelezo alligetes. Fragelist. Nee, wie heißt das noch? Fragelist. Du bist am dransten, Dennis. Ja. Ich wünsche mir ein L wie Leander. Das ist auf der Nummer 2. Nur? Okay. Wie schreibst du Elefant? Ich bin dran. Mhm. Ich möchte lösen. Was? Okay. Na dann. Es dürfte das Elektronenmikroskop sein. Das ist richtig. Und ich habe keinen einzigen Fehler gemacht. Yay! Ja! So. Also doch ein Porno. Ja, siehst du? Habe ich doch gesagt. Ich habe es doch gesagt. So. Da wir aus Gründen auf 21 Uhr beschränkt sind. Aus Gründen-Themen. Genau. Aus Gründen. Aus Gründen-Themen. Möchte ich euch doch vielen, vielen lieben Dank sagen für diesen netten Abend. Ja, wir haben zu danken. Danke. Dankeschön. Und hoffe, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ich danke auch dem Chat, dem ganz, ganz tollen Chat, der uns sowohl Buchstaben als auch Zahlen als auch ganz, ganz viel Rat und Tat zur Seite gestellt hat. Und der diesmal nicht gecheatet hat. Und jetzt zum Schluss ganz viele Striche und Platzhalter. Ja. Ja. Unser Chat ist sowieso der tollste Chat. Sowieso. Der schönste, der hat mit den attraktivsten Chattern. Der schönste, der tollste und überhaupt. So, alles klar. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß heute bei, ich weiß nicht, was kommt, beim 24 Stunden, 24-7 heißt der Podcast. Ich weiß auch nicht, was da jetzt los ist und was da besprochen wird, aber vielleicht schaltet ihr mal rein. 24.möbel.com. Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal, nächsten Dienstag um 19 Uhr. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.